als Folge der rechtskräftigen Entscheidung im Prozess gegen New England Freedom, ein Fall, der ihn in Juristenkreisen zu einer Art Star gemacht hatte, hätte Phil jede Arbeit kriegen können, die er wollte. Stattdessen schaltete er einen Gang herunter, und da er sich um Geld nun erst recht keine Gedanken mehr machen musste, übernahm er jetzt eine größere Anzahl von Pro-Bono-Mandaten. 1978, 14 Jahre bevor das Innocence Project gegründet wurde und sich in großem Stil um Justizirrtümer kümmerte, erstritt er eine neue Verhandlung und schließlich den Freispruch für einen Mann, der 12 Jahre einer lebenslangen Freiheitsstrafe unschuldig im Staatsgefängnis von New Hampshire abgesessen hatte. Natürlich gab es ein Loch in seinem Leben, dort wo Jake und Sal gewesen waren. Die Anwaltstätigkeit allein konnte es nicht füllen. Also engagierte er sich stärker in der Gemeinde. Er fungierte als Kurator der Leihbücherei von Curry und organisierte das erste dortige Bücherfestival. In Spots für das Programm der Fernsehsender von New Hampshire machte er auf die alljährliche landesweite Blutspendeaktion aufmerksam. Einen Abend in der Woche arbeitete er bei der Lebensmitteltafel von North Conway, weil andere es noch schlechter haben, und einen anderen bei Harvest Hills, dem Tierheim jenseits der Staatsgrenze in Freiburg. 1979 holte er sich von dort einen Beagle-Welpen. Die nächsten 14 Jahre folgte Frank ihm überall hin, als treuer Beifahrer. Er heiratete nicht wieder, hatte aber die Straße hinunter in Moultonboro eine Freundin, die er von Zeit zu Zeit besuchte. Ihr Name war Sarah Coombs. Er kümmerte sich um ihre Rechtsangelegenheiten und bezahlte die Hypothek auf ihr Haus ab. Er und Frank blieben nicht immer über Nacht, aber für jene Gelegenheiten, wo sie es doch taten, hielt Sarah immer einen Sack Gainsburgers Hundefutter parat. Im Laufe der Jahre wurden diese Besuchsfahrten seltener. Phil kehrte am Ende des Tages lieber nach Hause zurück und erhitzte sich in der Mikrowelle, was immer seine Haushälterin ihm dagelassen hatte. Manchmal, nicht immer, aber eben manchmal, zog ihn die Leere des Hauses heftig runter. Wenn das geschah, rief er Frank zu sich, kraulte ihn hinter den Ohren und erklärte ihm, dass andere es noch schlechter hätten. Die eine gemeinnützige Tätigkeit, die er ablehnte, war der Job des Co-Trainers bei der Baseballjugend in Curry. Das rührte einfach zu nah an nur Phils wundem Punkt. So verging die Zeit. Und die Geschichte wäre damit erzählt. Größtenteils war es eine gute Zeit. Es gab Narben, aber keine entstellenden. Und was waren Narben letzten Endes, wenn nicht Wunden, die verheilt waren? Er zog sich ein leichtes Hinken zu und fing an, mit einem Gehstock herumzulaufen. Marie setzte sich zur Ruhe. Allmählich litt er in den Hand-, Fuß- und Hüftgelenken an Arthritis. Marie verstarb. Er verkündete seinen Ruhestand und die Gemeinde, Curry stand inzwischen kurz davor, zu einer kleinen Stadt zu werden, schmiss zu seinen Ehren eine Mordsparty. Er bekam viele Geschenke, einschließlich einer Gedenktafel, die ihn zu Currys Bürger Number One erklärte. Etliche Reden wurden gehalten, die ihren Höhepunkt mit Phils Ansprache gegenüber einer Menschenansammlung erreichte, die fast die komplette Aula der neuen Highschool füllte. Es war eine bescheidene Rede, sie war geistreich und witzig und vor allem war sie kurz. Er musste pissen wie ein Brauereipferd. Frank, der Beagle, starb friedlich im Herbst 1993. Phil beerdigte ihn im Garten und grub das Loch eigenhändig, obwohl seine Gelenke bei jedem Spatenstich brüllend protestierten. Als das Grab gefüllt und die Erde geplättet und der Rasen neu verlegt war, hielt er eine Trauerrede, ebenfalls kurz. »Ich hab dich geliebt, alter Junge, tue ich immer noch.«